Domian. Das 1Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0130 2911. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir hatten gestern ja das Mega-Zeitproblem, den Mega-Zeitstress. Und deshalb möchte ich gerne heute, bevor wir heute mit der Sendung anfangen, die gestrige Sendung erstmal beenden. Unser Thema hieß ja Wahrheit oder Lüge. Ihr habt mir eine ganze Menge krasse Geschichten erzählt. Ich wusste während der Sendung nicht, ist es Wahrheit, ist es Lüge. Und am Ende der Sendung, kurz vor zwei, sollte ja alles aufgelöst werden. Aber da haben wir es nicht geschafft. Tut mir leid, entschuldige mich nochmal. Deshalb werden wir das jetzt fortsetzen. Und zwar waren wir gekommen gestern bis Peter. Peter hatte berichtet von einem UFO oder von UFOs in den USA. Dieses war eine Lüge gewesen. Und dann geht es jetzt weiter. Und ich habe mit meinen Kollegen übrigens nicht darüber gesprochen. Ich weiß nicht, bis heute nicht, was da nun Lüge war oder was Wahrheit war. Und bin jetzt sehr gespannt, was ich von der Silvia aus der Regie hier gleich auf den Kopfhörer gesagt bekomme. Also, da war Jens. Jens erzählte von einem One-Night-Stand mit einer verheirateten Frau. Der Ehemann überraschte die drei und er hat dann angeblich noch den Frühstückstisch gedeckt, auch für Jens. Meine Einschätzung von dieser Geschichte, Wahrheit, sie stimmte. Stimmt, höre ich. Interessant, interessant. Dann Mario. Mario wurde mit seiner Freundin ganz feucht, weil ein Autoschlüssel sich beim Liebesspiel ins Wasserbett gebohrt hatte. Meine Einschätzung, Lüge. Richtig, das war eine Lüge. Dann die Heidi. Heidi hat sich aus Versehen mit dem Badewasser ihres Ehemanns Kaffee gekocht. Meine Einschätzung, Wahrheit, das stimmt. Aha, das stimmt. Hey, hey, Domian. Er ist ja richtig gut. Dann der Sascha. Sascha erzählte mir die Geschichte, dass er mit Claudia Schiffer unterwegs war in Berlin. Da habe ich lange gestern im Hintergrund nachgedacht, ob das stimmen könnte. Habe mich dazu durchgerungen zu sagen, dieses war eine Lüge. War eine Lüge. Kein bisher nur Treffer. Birgit, sie wäre beinahe von 20 Pavianen angegriffen worden. Meine Einschätzung, Wahrheit. Auch Wahrheit, stimmt auch. Ja, und dann war der Thomas, 28, und der erzählte mir die unglaubliche Geschichte, dass er mit Nachnamen auch Domian heißt und dass pubertierende Mädchen ihn am Telefon um Rat fragen bei so diversen Problemen. Nun gibt es natürlich einige Menschen in Deutschland, die auch Domian heißen, aber dennoch glaube ich, dass so wie der Thomas das erzählt hat, es eine Lüge war. Es war eine Lüge. Jetzt müssten Fanfaren klingen, also zumindest im Hintergrund klang eine Fanfare, also den zweiten Teil habe ich dann voll ins Schwarze getroffen. Sehr schön. So Freunde, offenes Talkradio heute Nacht, 0130 2911. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Oder ihr könnt uns auch faxen unter 0130 11 51 22. Und am Start heute Nacht, das ist der Thomas und der ist 16. Ja, hallo, Domian. Ja, Thomas. Ja, und folgendermaßen, also ich liege gleich mal so los, nicht? Und also ich gehe noch zur Schule, bin 16 Jahre alt und gehe in einer großen Gesamtschule und ja, und ich habe folgendes Problem, also meine Lehrerin, meine Deutschlehrerin gibt mir Nachhilfeunterricht und nun hat sie mir ein eindeutiges Angebot gemacht, dass ich mit ihr ins Bett gehen soll, sie hat so gesagt. Wie sah dieses eindeutige Angebot aus? Ja, also erst hat sie, ja, also Anzüglichkeiten, also im Sinne von mal so auf dem Bein streicheln und so, das hat sie wohl mal gemacht, habe ich mir nicht mal gedacht, weil... Während des Nachhilfeunterrichtes? Ja, genau. Mhm. Und ich habe mir da nicht mal gedacht, also es war mir freundschaftlich, also und vielleicht auflockernd oder so, aber... Und dann, wie ging das denn weiter? Wie eindeutig wurde es dann? Sie hat es mir direkt gesagt. Sie hat mich direkt gefragt, ob ich denn gerne mal also mit ihr, ob ich mir das vorstellen könnte, mal mit ihr halt zu schlafen. Das hat sie direkt so gesagt? Ja, also nach einer Zeit. Also es ging schon über mehrere Monate, nicht, dass ich dann ihr Nachhilfe hatte, erst in der Schule und dann meinte sie, das wäre doch zu Hause doch privater, lockerer, offener, dann würde mir es vielleicht einfacher fallen, weil ich habe echt Probleme. Ja. Und ja, und. Und dieser Nachhilfeunterricht findet bei ihr zu Hause statt? Ja. Ja, sie wohnt nicht so weit von mir weg und möchte dann. Thomas, ich unterbreche mal ganz kurz und gebe meinen Kollegen in der Technik mal den Hinweis, dass es immer irgendwie pfeift auf meinem Kopfhörer. Ich habe kein Fernsehen an, also. Nee, das war jetzt ein interner Hinweis hier. Mhm. Das liegt, ich weiß nicht, woran es liegt, egal. Dann hat sie das gesagt zu dir. Ja. Was hast du darauf geantwortet? Gar nichts, also. Ich war schon perplex, also. Mhm. Ich hab nichts Eindeutiges gesagt. Ich habe gesagt, also das fiel mir nicht so ein. Also, ich weiß auch nicht, wie ich darauf reagieren soll. Und also ging die Situation dann so zu Ende, dass du relativ sprachlos warst? Und sie hat dann auch. Ich habe abgebrochen. Also ich habe, also das war eine ziemlich angespannte Situation und ich habe einfach, ja, wie soll ich sagen, mehr oder weniger, ich sag's mal so, meine Sachen gepackt, sag ich mal, und weil ich wusste nicht und. Ja. Hat sie dann irgendwie versucht, das noch aufzufangen? Hat sie irgendwas Nettes gesagt? Irgendwas gesagt noch? Nein. Gar nichts mehr. Mhm. Hast du sie seitdem gesehen? Ja, im Unterricht, nicht? Und wie war da das Klima zwischen euch beiden? Also, ja, also sie guckt mich auch immer an und immer mehr an, halt nicht. Mhm. So, dir steht der Sinn nach so etwas nicht? Aber vorstellen könnte ich mir das auch, aber ich weiß nicht so recht. Mhm. Du musst dir ganz, ganz klar und eindeutig sagen, dass das nicht dein Ding ist, dass du das nicht willst. Mhm. Und ich hoffe sehr, dass die Frau das Standing hat, dich dann weiterhin fair zu behandeln. Ja. Weil das, was sie da macht, ist ausgesprochen heikel. Mhm. Und sie begibt sich da auf einen auf sehr gefährliches Glatteis für sie. Ja, sie spielt mit ihrer Karriere. Ich weiß ja nicht, wie es später wird. Ich meine, es würde passieren. Ja? Ich weiß ja nicht, wie es dann weitergeht. Nein, lass die Finger davon. Lass die Finger davon. Ich hoffe, wie gesagt, dass die Frau dich nicht erpresst. Das hab ich auch noch alles gehört hier. Sagt, dass es nicht dein Ding ist und du bittest darum, dass ihr einen normalen Kontakt habt, wie ihr ihn bisher auch hattet und das war's dann. Ja. Den Mut musst du schon aufbringen, das musst du ihr dann auch wirklich ganz klar sagen. Mhm. Nicht, dass die den Eindruck vermittelt bekommt, ich muss den Kleinen noch ein bisschen bearbeiten, verbal, und dann habe ich ihn rum. Nee, also, ich glaube, sie hat auch schon gemerkt, dass ich das nicht möchte. Ne? Ja. Ich bin nicht drauf eingegangen. Ne? Ja, aber unterstreicht dieses Merken noch dadurch, indem du es nochmal ganz klar sagst. Mhm. Ja, Thomas. Ja. Alles Gute. Ja. Okay. Tschüss. Tschüss. Ciao. Anne ist dran und Anne ist 29. Hallo? Ja. Ich bin 29. Was habe ich gesagt? 25. Oh, 29. Eigentlich müsst du mich noch kennen. Ich habe schon mal angerufen bei dir in deiner zweiten Sendung über Missbrauch in der Kindheit. Ja. Ich habe dir auch geschrieben danach. Weißt du, das ist schon lang her. Wenn die Leute mir nur ihren Namen sagen, kann ich das nicht direkt erinnern. Ja, klar, sicher. Egal. Ja, das ist auch nicht mein Thema. Mein Thema ist folgendes. Also meine Tochter ist jetzt 6 Jahre alt. Mhm. Und sie und ich, wir tragen halt diese roten Schleifen. Und zwar nicht, weil sie modisch aussehen, sondern weil wir uns schon was dabei denken. Ne? Also die Solidaritätsschleifen für AIDS. Ja, genau. Ja. Mhm. Und vor kurzem sind mir da halt ein paar Dinge passiert, also wo ich gedacht habe, ich zweifle irgendwie an dem Verstand der deutschen Bevölkerung. Und zwar war das also auf dem Marktplatz bei uns. Ich wohne in einer kleinen Stadt. Mhm. Und da kam ich so aus der Videothek raus mit meiner Tochter und plötzlich höre ich da von hinten so eine Stimme, jetzt schau dir mal dieses AIDS-kranke Gesindel an. Und ich wusste im ersten Moment gar nicht, wen die meinen und habe mich dann so umgeguckt. Und da sah ich dann, dass die alle auf uns starten. Mhm. Und ich dachte, was geht jetzt ab? Und so, und ja, wer die roten Schleifen trägt, der hat AIDS und sowas, dürfte es gar nicht geben. Und früher hätte das Hitler beseitigt und so. Diese Sprüche kamen dann. Mhm. Und ich war blass vor Wut. Ich konnte im ersten Moment überhaupt nichts sagen. Mhm. Also ich dachte, der Erdboden tut sich auf. Ich war wirklich geschockt. Und ja, da kam da so ein junger Typ, der hat da gearbeitet, der hat das auch gehört. Und der kam dann zu uns und fragt dann, was ist denn hier los, was geht denn ab? hat die das mit euch oder was? Mhm. Sagt, ja, allerdings. Und dann ging das Geschrei los. Also der war da nicht mehr so baff, der hat dann gleich losgelegt und so. Und ich wurde dann auch wieder warm und habe dann auch dann mitgemacht. Und da ging dann die Riesendiskussion und irgendwie standen da plötzlich 1000 Leute auf dem Marktplatz rum. Und alles hat irgendwie geschrien und keiner wusste überhaupt, um was es geht. Ja. Und so, also es war unglaublich. Also dieser Mensch, von dem das ausging, diese Provokation, blieb der denn in der Minderheit? Nee, eben nicht. Was heißt das? Der stand ja schon da mit so ein paar anderen Leuten. Mhm. Das war so, ich schätze mal, im Alter zwischen 40 und 60. Mhm. Und irgendwie hat er noch recht bekommen. Also, und ich glaube dir das jetzt, obwohl ich es eigentlich gar nicht glauben kann. Ich kann es auch nicht glauben. Also ich konnte es wirklich nicht glauben, aber das war auch noch gar nicht alles. Also meine Tochter, wie gesagt, ist jetzt 6, die muss jetzt in die Schule. Mhm. Und wir haben vorige Woche das Vorstellungsgespräch gehabt, weil meine Tochter geht zu einer Privatschule. Mhm. Und ich kam dann dahin, auch wieder mit den roten Schleifen, meine Tochter so wie ich. Mhm. Und als wir dann so im Gehen waren, hat die Direktorin uns zurückgehalten und hat gesagt, wenn die Kleine in die Schule kommt, darf sie diese Schleife nicht tragen. Ach. Und da habe ich gefragt, wieso nicht? Ja, weil gewisse Leute halt denken, wenn jemand die roten Schleifen trägt, hat er was mit AIDS zu tun. Mhm. Ob er Sex selber hat oder in der Verwandtschaft jemand es hat. Und das wäre zu gefährlich, weil die Schule halt eine Privatschule ist. Die Leute bezahlen ja dafür, dass ihre Kinder dahin gehen. Und wenn manche Eltern das nicht wollen, dass die dann ihre Kinder dann wegnehmen und die haben dann halt kein Geld, ne? Klar. Also das ist schon sehr heftig. Ja, also der erste Fall würde ich so abtun unter der Kategorie, es gibt überall Idioten und die äußern sich auch mal ab und zu. Aber das ist nicht in irgendeiner Weise repräsentativ. Wenn aber eine Direktorin einer Schule so etwas sagt, da geht mir wirklich der Kamm hoch. Also, ja, da ging mir auch hoch. Ja. Und ich habe gesagt, das lasse ich mir nicht gefallen. Ja. Und wir leben ja in einem freien Land, in Anführungszeichen freien Land. Und ich werde da, wenn es sein muss, bis das Kultusministerium gehen. Bring das mal in die Presse. Egal. Was meinst du, was das image-schädigend ist für diese Schule? Es gibt sicher eine Lokalzeitung, irgendwas in der Gegend. Ja, das habe ich auch schon vor, weil ich bin auch im Verein Alleinerziehender Mütter und Väter. Und wir haben da so einen Stadtplatz. Ja. Und das wird wahrscheinlich nächsten Monat rauskommen. Ja, gut. Also, das ist sehr schön. Man muss dem solche Dinge wirklich in die Öffentlichkeit bringen. Nur so kann man die Leute, kann man solchen Leuten begegnen. Ja, es ist aber wirklich wahr, wie uninformiert die Leute sind. Ich sehe das selbst in meiner Familie. Also vor kurzem habe ich auch nur den Kopf geschüttelt. Ich meine, ich habe meiner Mutter schon erzählt, so die weiß eigentlich, wodurch man AIDS bekommt und so. Und trotzdem kriege ich dann so Sprüche zu hören. Also mein Lieblingscousin, der ist an AIDS erkrankt und der liegt im Sterben. Und ich wollte ihn halt noch besuchen gehen, ich wollte ihn halt noch einmal sehen, ist klar. Mhm. Und wollte meine Tochter mitnehmen, weil er hat meine Tochter noch nie gesehen. Ja. Der war die ganze Zeit im Ausland, ist jetzt zurückgekommen und die hat eine Lungenentzündung bekommen und liegt jetzt halt im Krankenhaus. Mhm. Und da wollte ich halt hin und habe meiner Mutter dann Bescheid gesagt und so, ob sie nicht mitkommen will. Und macht sie nein. Und ich soll meine Tochter nicht mitnehmen. Mhm. Und ich sage, Moment mal, wieso? Ja, hast du nicht Angst, wenn du da mit der Kleinen hingehst? Mhm. Und ich weiß gar nicht, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich stand nur da und habe den Kopf geschüttelt. Ja. Na gut, solchen Sachen kann man ja gerade bei älteren Leuten auch. Ich könnte mir vorstellen, dass es in meiner Familie auch ältere Leute gibt, die so reagieren würden. Das kann man ja wirklich dann erklären und sagen, so und so läuft es. In der Hoffnung, dass das dann auch so verstanden und akzeptiert wird. Wie gesagt, ich unterstreiche jetzt nochmal, was ich gerade gesagt habe, das mit der Direktorin, das finde ich wirklich einen absoluten Hammer. Ihr plant euch zu wehren. Ja, auf jeden Fall. Finde ich sehr richtig und sehr gut. Haut wirklich drauf, was das Zeug hält, dass solche Dinge immer weniger passieren. Ja, also bei meiner Mutter kann ich es auch nicht verstehen, eben deswegen, weil ich früher halt in der schwulen Szene nur verkehrt bin und ich habe immer unheimlich viele schwule Freunde gehabt und habe die auch mit nach Haus genommen und das war alles bei uns überhaupt kein Thema. Ja. Wir haben also... wirklich noch sehr viele Vorurteile, das ist wirklich wahr, immer wieder. Ja, das reißt gar nicht ab, ich meine, das ist aber auch so, dass wenn da irgendwas im Fernsehen kommt über AIDS, die Leute schauen sich das nicht an, die denken, das geht mich nichts an, ich halt ab. Und dann schauen sie sich irgendeine dümmliche Sendung an oder so. Aber da, wo es drauf ankommt, da schauen sie und hören sie nicht hin. Anne, und dagegen muss man was tun. Viel Erfolg, deshalb viel Erfolg mit eurer PR-Aktion, eurer Presseaktion. Ja, wir haben schon überlegt, ob wir nicht so eine Performance machen, bei uns in einer größeren Stadt oder so. Ja, macht was. Aber wir, auf jeden Fall werden wir irgendwas tun. Viel Erfolg. Tschüss, okay, Anne. Okay, danke schön. Ciao. Tschüss. Der Peter, den begrüße ich herzlich, 30, hallo. Ja, grüß dich, Jürgen, hier ist der Peter. Dein Thema. Ja, ich habe eigentlich Ja, eigentlich hatte ich vorgehabt, das gestern schon zu erzählen bei der Geschichte, weil ich die eigentlich selber ziemlich unglaublich finde. Und bei der Befragung hat man mir gesagt, Mensch, ist ja eigentlich eine traurige Geschichte, die ich zu erzählen habe. Aber die ist eigentlich gar nicht traurig. Also ich fange mal aber vorne an. Aber sie ist wahr. Aber sie ist wahr. Sie ist wahr, ja. Sie ist wahr. Also ist Folgendes. Ich habe vor 5 Jahren meine Frau kennengelernt. Mhm. Wir haben vor einem halben Jahr geheiratet. Und das Problem war nur, zu dem Zeitpunkt war ich mir ziemlich unsicher, ob ich überhaupt die richtige Entscheidung getroffen habe. Mhm. Die Situation war folgende gewesen, dass wir uns räumlich trennen mussten, weil ich beruflich in eine andere Stadt musste. Und und das war halt die Gelegenheit für mich, dann nochmal, wie andere das empfinden würden, auf die Kacke zu hauen. Ja. Ich bin also mit Freunden unterwegs gewesen und habe dann eine andere Frau kennengelernt und mich halt über Kopf in sie verliebt. Das war das Problem, erst einmal. Mhm. Ja, wie ist das weitergegangen? Die Geschichte hat sich halt ziemlich zugespitzt und das Ganze passierte 4 Wochen vor der Hochzeit. Es war eigentlich alles schon geplant, die Leute waren eingeladen, die Reise war schon gebucht, alles war eigentlich fertig. Und jetzt stand ich vor dem Problem, heiraten oder nicht heiraten. Mhm. Und ich habe mich dann letztendlich dafür entschieden, die Frau zu heiraten, mit der ich nun zu dem Zeitpunkt 4,5 Jahre zusammen war. Mhm. Und jetzt werden viele sich fragen, ja, warum hat er das gemacht? Ich meine, so eine Situation, die stellt ja eigentlich alles in Frage. Also dazu muss ich noch sagen, dass mir das also in meinen ganzen Jahren vorher auch mit anderen Beziehungen nicht einmal passiert ist. Ich bin eigentlich wirklich eine total treue Seele. Aber hast sie dann geheiratet? Bitte? Du hast sie dann geheiratet? Ja, ich habe sie dann geheiratet. Und hast die andere Frau, hast dich von der anderen Frau verabschiedet? Ja, es blieb uns eigentlich nichts anderes übrig. Ich habe ihr halt die ganze Geschichte erzählt und sie war natürlich völlig entsetzt. Ich werde diesen Abend nie vergessen. Und aber nichtsdestotrotz war es für mich natürlich, weil es auch einfach sehr kurzfristig war alles, eine unheimlich schwierige Situation. Ja. Ich stand ziemlich auf dem Schlauch, muss ich sagen. Jetzt sagtest du gerade am Anfang, es ist irgendwie eine unglaubliche Geschichte. Was passierte dann noch? Ja, es passierte einfach das, dass ich, was eigentlich unglaublich daran ist, dass ich eigentlich froh bin, dass ich mich so entschieden habe. Mhm. Also ich habe zu dem Zeitpunkt natürlich überhaupt nicht gewusst, ob das die richtige Entscheidung ist. Mhm. Ich denke, das kann man nicht wissen, weil warst du denn sehr, sehr in diese andere Frau verliebt? Sehr, sehr. Mhm. Sehr. Also ich habe wirklich da kurz davor gestanden zu sagen, ich blase alles ab. Mhm. Und kam dann so ein paar Gedanken, also zum Beispiel, dass ich mir überlegt habe, Mensch, du bist jetzt 30 Jahre und du hast jetzt ein paar Beziehungen hinter dir und du heiratest das erste Mal und weißt nie, was passiert. Aber es kann ja durchaus sein, dass du in einem Jahr, dass dir sowas wieder passiert und in 2 Jahren wieder und in 3 Jahren. Also sagen wir mal, ich bin ja nicht aus Holz. Nun sind viele Jahre vergangen seitdem. Ist so etwas wieder passiert? Das ist vor einem halben Jahr passiert. Ach, das ist vor einem Jahr passiert? Ja, ja. Ich dachte, das habe ich falsch verstanden am Anfang. Nee, wir haben vor einem halben Jahr geheiratet. Wir haben uns vor 5 Jahren kennengelernt. Ach so, ich dachte, das wäre vor 5 Jahren passiert. Nee. Ah ja, das heißt, du bist also jetzt noch in der Probezeit quasi. Ich bin jetzt quasi in der Probezeit. Hast du dir denn dann, jetzt ist mir die Brisanz auch erst richtig klar, ist dir denn die Frau jetzt im Moment öfters noch im Kopf, die andere Frau? Jein. Also ich habe ein ziemlich schlechtes Gewissen ihr gegenüber, weil ich sie ziemlich lange im Unwissenden gelassen habe darüber, dass ich eigentlich heirate. Mhm. Und ich denke mal, bei allem hat sie es eigentlich nicht verdient, dass sie so behandelt worden ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass ich wirklich froh bin, dass ich mich so entschieden habe. Mhm. Man weiß nicht, was kommt, das ist ganz klar. Aber dennoch, du bist froh. Ist sie aus dem Kopf raus? Also aus dem Herzen ist sie raus. Aus dem Herzen ist sie raus, ja. Also aus dem Kopf ist sie insofern nicht raus, dass ich natürlich immer darüber nachdenke, wann mir sowas das nächste Mal passieren kann. Mhm. Aber vielleicht eigentlich, also worauf ich eigentlich hinaus will und warum ich anrufe heute und warum ich denke, dass es heute auch richtig ist, dass ich anrufe, dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe, doch zu heiraten und nicht etwa, weil ich so bequem war oder feige war, da jetzt irgendwie die Hochzeit abzublasen. Also ich habe schon andere schwerwiegende Entscheidungen in meinem Leben treffen müssen und sie auch getroffen. Der Punkt war einfach der, dass ich mir gesagt habe, dass mir das vielleicht nochmal passiert und ich kann dann nicht einfach immer wieder den Rückzieher machen. Mhm. Erstens, zweitens haben meine Frau und ich schon ziemlich harte Zeiten durchgemacht. Es ist auch nicht das erste Mal gewesen, dass unsere Beziehung vielleicht in Frage gestellt war. Und wir haben das zusammen gemeistert. Insofern gibt es zumindest ein Problem noch, dass sie es halt noch nicht weiß. Und ich also immer noch vor dem Problem stehe, ihr das mal irgendwann zu erzählen, die ganze Geschichte. Ne? Du hast dir da keinen klaren Tisch bereitet. Nein. Ja. Ja, das. Wobei die Frage jetzt wirklich besteht, ob du es ihr überhaupt noch erzählen musst. Im Grunde genommen müsste ich sie erzählen, und zwar einfach aus dem Grunde, weil ich davon überzeugt bin, dass es die richtige Entscheidung war, mit dieser Frau zusammen zu sein. Wenn sie sich dann natürlich von mir trennen würde in dieser Geschichte, dann würde ich Lügen gestraft werden. Aber das wird nicht so sein. Aber es wäre auch ganz normal, dass da Misstrauen geschürt wird. Ja. Ne, wenn sowas einmal passiert ist, kann das auch das zweite Mal passieren. Und an deiner Stelle wäre das für mich auch schon ein Warnschuss, wenn so etwas so krass passiert ist. Ist schwierig zu entscheiden, ob man es ihr sagt oder nicht sagt. Wenn man jetzt die normale Ehrlichkeitstour fährt, würde man sagen, okay, ich sag's ihr und alles ist toll. Andererseits ist immer ein Risiko. Ich denke mal, das Problem an der ganzen Geschichte ist nicht nur so sehr, dass ich ihr jetzt was zu sagen hätte oder ob es vielleicht besser ist, es ihr nicht zu sagen, sondern ich empfinde das für mich persönlich so, dass es mir in der Situation gelungen ist, sagen wir mal, meine Gefühle und meinen Verstand irgendwo, in Einklang zu bringen. Es ist also nicht so, dass ich nur gesagt habe, aus Verstandesgründen sollte ich sie jetzt heiraten oder die andere ist vielleicht nur ein Techtelmechtel oder so. Das war eigentlich nicht der Punkt. Und im Endeffekt, glaube ich, war das der Moment, wo ich eigentlich zu der Auffassung gekommen bin, ich bin jetzt so weit zu heiraten. Mhm. Also vorher war das irgendwie so eine Sache, wir sind jetzt so lange zusammen und wir wollen zusammenbleiben und es hat uns zwar keiner gedrängelt, aber das war irgendwie, das war keine Entscheidung, die wirklich so aus dem Innersten heraus getroffen wurde. Aber in der Situation war diese ganze Geschichte so sehr in Frage gestellt, dass ich mich wirklich so intensiv damit auseinandersetzen musste, dass ich sagen kann, nach diesem Prozess bin ich mir eigentlich ganz besonders sicher geworden eigentlich. Dann gratuliere ich zu der Entscheidung. Ja, ich mir auch. Eine schöne Ehe wünsche ich euch. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist die Christine dran, diese 21. Stimmt ja, das? Hallo. Ja, hallo. Hallo, Christine. Ich möchte mit dir über die Drogen und dieses Hardcore sprechen. Über Drogen und Hardcore? Ja. Und zwar ist das so, ich bin vor ungefähr 5 Jahren eingestiegen. Ja. Bin 21 und war halt heftig dabei, so Drogen und Hauspartys und sowas alles. Ja. Und dann sind auch harte Sachen abgegangen, so. Ja, und diese Leute, die sind, wie soll man das sagen, schlimm drauf, so. Mhm. Ja, und dann war ich ein Jahr ganz schlimm drauf, hab auch schlimme Sachen erfahren, hatte auch einen Freund, der mit mir zusammen da war und so. Was für Drogen hast du genommen? Welche Sorten? Alles bis auf Heroin. Ja. Und halt viel konsumiert, so. Ich habe meine Mutter nicht mehr angerufen, meine Familie vernachlässigt, meine Wohnung sah aus wie Sau. Ja, und dann sind auch 2 Freunde gestorben da dran und so, also ganz hart. Und dann bin ich schwanger geworden. Und ja, dann habe ich gesagt, so kann das nicht gehen. Bin zum Drogenarzt gegangen und habe gesagt, was ich machen kann halt, dass ich Drogen genommen nehme und dass halt ein Kind jetzt in mir wächst. Und er hat gesagt, dem Kind kann nichts passieren, weil ich die Mutter bin, es ist nur vom Vater her. Also der Vater kann dann nur was falsch gemacht haben, also diese Spermien haben irgendwie Chromosomenbrüche und sowas. Aber du kannst doch nicht während der Schwangerschaft Drogen nehmen und der Arzt sagt, es kann nichts passieren. Ja, ich habe ja auch keine genommen. Während der Schwangerschaft ja nicht mehr. Nee, ich bin zu diesem Arzt gegangen halt, damit er sagt, so was passieren könnte, ob das Kind überhaupt austragen kann, weil ich habe wirklich so viel genommen, ich war nur noch 42 Kilo und so. Ja, und dann war ich halt schwanger und dann habe ich den Arzt abgecheckt und alles und dann habe ich gesagt, so, jetzt nimmst du nichts mehr, wenn das Kind geboren ist, dann kannst du weitermachen. Ja, und dann war ich halt schwanger, 9 Monate, bin noch zu Partys gefahren, halt ohne Drogen, es war sehr hart manchmal so Nein zu sagen und alles. Ja, und dann bin ich halt, habe ich mein Kind bekommen, dann habe ich gesagt, nee, ich mache jetzt nicht weiter. Und das war alles in Ordnung, das Kind ist gesund? Das Kind ist super gesund, also tipptopp, die ist auch ihrer Zeit voraus, so. Und ja, sie ist eigentlich sie ist jetzt 2 Jahre, spricht ganz viel und macht. Das heißt, du bist jetzt aus der Szene raus? Ich bin, ja, das ist das Problem, ich bin nicht aus der Szene raus. Erzähl mal. Also Ex-Freund, muss ich sagen. Der Vater meiner Tochter ist jetzt im Moment mit Heroin schon zugange und so. Und diese Leute, ich muss auch wegziehen und so, aus Aachen wegziehen in ein kleines Dorf bei Aachen. Ja, und diese Leute lassen einen einfach nicht in Ruhe. Und wenn ich die auch sehe in der Stadt, wie die aussehen und wenn man die halt so kennt, was da abgeht und was, so. Was heißt denn, die lassen einen nicht in Ruhe? Die kommen immer wieder zu mir, die rufen an, die wollen zu mir kommen. Wenn ich die sehe, dann wollen die, dass ich mitkomme und wieder in die Szene zurückkomme. Und das ist also wirklich ganz schön, auch die Dealer. Also dann komm doch und nimm noch mal und mach noch mal und so. Manchmal wie äußerst du dich denn dann denen gegenüber? Ich sag, nee, ich nehme nichts mehr, ich will nichts mehr und... Aber ist das eigentlich eine Form, eine Frage der Form, wie man sich äußert, dass man irgendwann was wirklich ganz klar sagt und dann kapieren die Menschen das auch? Du kannst das doch nicht nur auf die schieben, das liegt doch auch an dir und deinem Verhalten, wie du denen gegenüber auftrittst. Ja, ich sag mal so, ich mache mir immer schon Sorgen um die, weil es sind auch Freunde von mir, ne? Also so ist das ja nicht, aber im Endeffekt will ich nichts mehr mit denen zu tun haben. Wenn ich sie sehe, grüße ich sie, weil ich sie halt kenne, das ist okay, aber im Grunde genommen will ich nichts mehr mit denen zu tun haben. Ja, dann distanziere dich auch vollkommen und zieh da einen Strich drunter, dann lassen sie dich auch in Ruhe. Ja, aber wenn ich das mache so, dann ist immer so eine Frage, weil halt mein Ex-Freund ist der Vater meiner Tochter und das ist super kompliziert alles. Und ich wollte eigentlich mit dir darüber sprechen, dass diese Leute eigentlich viel, viel Hilfe brauchen. Ja, diese ganze Drogenpolitik, die jetzt herrscht und so, und die Ablehnung von Menschen. Ich sehe es an mir selber, wie ich rumlaufe, dass die Menschen mich angreifen. Ja. Wie kann deine Tochter so schön aussehen und du nicht, so ungefähr, von den Klamotten her. Und das ist also wirklich super hart. Und die Leute, die brauchen irgendjemanden, der so sagt, ja, okay, du nimmst zwar Drogen und ich helfe dir. Ja. Weil die nehmen die aus lauter Langeweile und dann gibt es noch so... Ja, das ist sicherlich richtig, dass man das natürlich so sehen muss, wie du es gerade gesagt hast. Aber auf der anderen Seite muss natürlich auch ein Signal von den Leuten kommen, dass sie willens sind, sich aus dieser Szene zu verabschieden. Ne? Also nur mit Mitleid läuft da auch nichts. Ja, ich meine, ich habe nicht Mitleid für die, weil Mitleid bringt das. Oder nur mit Verständnis läuft es auch nicht. Ja, aber wie man diesen Menschen helfen könnte, das ist bei diesen ganzen Menschen wird das einfach vergessen. So die. Es gibt ja mittlerweile einige neue Anstöße in Richtung einer verbesserten Drogenpolitik. In der Hoffnung gehe da auch mal so in der Hoffnung, dass sich da einiges verändern wird. Ja, aber ich sag mal so, ich habe das ohne jemanden geschafft, alleine, weil ich halt meine Tochter hatte. Aber viele, die haben gar nichts mehr und die sind, viele Freunde, die sind einfach so in der Klapse jetzt, weil die durchdrehen. Ist klar, die Drogen machen die irgendwann Pratsche im Kopf, so, die knallen durch. Ich glaube, dein Anliegen ist verstanden und rübergekommen, Christine. Ja, okay. Danke für deinen Anruf. Gut, bis dann. Tschüss. Tschüss, ciao. Jetzt ist der Thomas dran und der ist 27, hallo. Hallo Domian. Ja, Thomas. Ja, und ja, also mein Problem ist, ich habe vor einem Dreivierteljahr meine Freundin mit dem Messer verletzt und es belastet mich halt heute immer noch so ein bisschen. Du hast die Freundin mit dem Messer verletzt? Was ist da genau passiert? Ja, also sie hat Schluss gemacht und dann, also sie hat mich ungefähr, ich habe halt trotz alledem versucht, dass ich sie wieder kriege. Also habe sie halt so ein bisschen umworben, so mit Blumen und Karten. So. Und und irgendwann ist mal halt eine Sicherung durchgeknallt. Bitte? Irgendwann ist mal halt eine Sicherung durchgeknallt. Also das fällt mir auch nicht ganz so einfach jetzt so drüber zu reden. Also es ist schon ein bisschen schwierig. Ich meine, wir sind mittlerweile wieder versöhnt. Wir sind jetzt 3 Monate wieder zusammen. Und jetzt ist an für sich, also wir haben mit der Sache an für sich abgeschlossen. Ja. So ziemlich. Dir ist irgendwann die Sicherung durchgeknallt, sagst du. Ja, also. Was ist denn da geschehen? Ja, also sie hat in den 4 Wochen. Ich habe sie dann auch ab und an mal trotz alledem zum Essen eingeladen, weil ich es halt nicht begreifen konnte, dass sie nach 3 Jahren einfach so Schluss macht. Und sie hat sich auch darauf eingelassen. Und irgendwo, ich fühlte mich dann trotz alledem ein bisschen... Thomas, der hier, ist mir schon, ich verstehe das schon. Dieser Vorgang, wo dir die Sicherung durchgeknallt ist, was ist da genau passiert? Was hat sie gemacht? Habt ihr euch gestritten? Wie bist du auf sie eingegangen, zugegangen? Ja, also es ging daraus hervor, also wir hatten eine Meinungsverschiedenheit gehabt. Mhm. Und sie hat mich halt total abweisend zu mir gewesen. Und irgendwie, wie gesagt, ich hatte keinen Hass auf sie davon. Hallo? Ja. Thomas? Ich höre nichts. Du musst auch den Hörer ganz nah. Ja, ich bin noch dran. Ja, du musst auch ganz nah rangehen, sonst höre ich nichts. Ja, okay. Nee, also es war halt reine Verzweiflung bei mir gewesen. Was hast du denn dann gemacht? Ja, ich habe sie halt mit dem Messer versetzt. Ja. Du bist mit einem Messer auf sie zugegangen. Ja. Wie hast du sie verletzt? Im Armbereich. Mhm. Am Arm. Das ist die Frage, wo du sie verletzt hast. Wie sehr hast du sie denn verletzt? Also Gott sei Dank ist es Gott sei Dank auch glimpflich abgegangen. Mhm. Was ist jetzt das Problem? Ja, das Problem, ich wollte ganz einfach mal mit dir drüber reden. Hast du dich bei ihr entschuldigt, deswegen? Ja, also wie gesagt, wir sind seit 3 Monaten wieder zusammen und haben halt versucht, mit der Sache abzuschließen. Und ist das für sie denn jetzt eine Geschichte von gestern? Hat sie das zu den Akten gelegt? Ja, doch, kann man so sagen. Aber dich belastet das immer noch? Ja, ein bisschen schon, mhm. Weil ich halt über mich selber ein bisschen schockiert war. Ja. Hattest du ja Alkohol getrunken? Ja, und Tabletten. Tabletten, ja. Mhm. Also du hast eigentlich das... Ich denke mal, durch die Tabletten, das hat irgendwie... Und die haben meine Gefühle total durcheinander gebracht. Mhm. Weil ich war ja ohne jegliches Gefühl gewesen. Und du hast Angst, dass eventuell so etwas nochmal passieren könnte? Nee, das an für sich nicht. Ja. Nee. Also, wie gesagt, aus dem Fehler habe ich doch gelernt. Ne? Dann ist das natürlich schon mal ein Wort. Ja. Und wenn du dich entschuldigt hast und ihr das einigermaßen wieder auf die Reihe kriegt, ist das ja schon mal ganz gut alles. Ja, nur das Problem ist halt, dass man dann auch die, dadurch habe ich mir auch, gewisse Konsequenzen eingefangen. Was heißt das? Seitens des Gerichts und so. Ja. Natürlich auch ein bisschen Probleme mit der Justiz dadurch. Ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist, diesen ganzen Fall aufzurollen. Wir reden schon eine ganze Weile. Ich würde dir vorschlagen, dass wir dich gleich nochmal anrufen und du mit unserer Psychologin noch ein bisschen redest. Mhm. Ja, machen wir das so? Ja, und nochmal ein Kompliment an deine Sendung. Vielen Dank. Okay, tschüss. Danke, tschüss. Ciao. So, jetzt haben wir 2:03, eine kleine Musikpause. Freunde, hier ist 1 Live Domian, das Talkradio vom WDR aus Köln. Zu hören bei 1 Live im Radio und zu sehen im WDR Fernsehen. Heute Nacht offene Sendung und ihr könnt also anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. 0130 2911, das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Das Piepsen macht mich völlig jeck, was ich immer zu höre. Ich hoffe, ihr hört das draußen nicht so sehr. Norman ist dran, 18 Jahre, hallo. Hallo Norman. Und zwar möchte ich über das Thema Fingernägel kauen sprechen. Fingernägel kauen? Ja, und zwar bin ich davon betroffen irgendwie und kaue auch schon eine ganze Zeit. Jetzt bin ich 18 und habe damit ungefähr schon, also ich kann mich so weit erinnern, dass ich ungefähr mit 6 Jahren schon dran gebissen habe. Ja. Also es ist nicht so, dass ich sie mir so ziemlich aus der Hand rupfe. Also mehr oben entweder eine ganz kleine Schicht oder dann mal vielleicht einen halben Zentimeter. Mhm. Und manchmal schmerzt es auch oder manchmal auch nicht. Norman, jetzt höre ich überhaupt nichts mehr. Oh. Könnt ihr erstmal so eingestellt lassen, wie es war? Ich höre gar nichts mehr. Hallo? Kannst du mal hochdrehen nochmal? Hallo? Ja, bleib mal bitte dran, Norman. Ja. Ich höre gar nichts. Okay, Norman, wir können weitermachen. Ja, okay. Hörst du mich wieder gut? Ja, ich höre dich gut, okay. Ja, okay. Also, und jetzt bin ich auch langsam so richtig, also irgendwie aufgewacht und habe auch gemerkt, also, es passiert auch ziemlich unkontrolliert. Mhm. Vielleicht ist es auch schon manchmal so ein richtiger Zwang. Habe auch schon versucht, sie mir wachsen zu lassen, so mehrere Male auch. Mhm. Und irgendwie schaffe ich das auch nicht. Wenn sie dann mal ganz lang sind, dann sind sie auch irgendwann wieder ab. Ja, das ist natürlich immer sehr, eine sehr komplizierte Geschichte mit dem Fingernägel kauen, was dahinter steckt. Hast du denn irgendwie mal mit einem Fachmann drüber gesprochen? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Nee, noch nicht. Ja. Ehe wir da jetzt in deiner Psyche groß rumwühlen, das hat manchmal wirklich sehr, sehr verschachtelte und sehr versteckte Ursachen, ja. Würde ich auch sagen, bleib mal bitte am Telefon und, nee, nicht am Telefon, sondern wir werden dich gleich zurückrufen, dann kann die Elke, unsere Psychologin, mal ein bisschen mit dir reden. Ja, in Ordnung. Machen wir das so? Hm, okay. Okay, genau. Bye bye, ciao. Ja, danke, tschüss. Jetzt machen wir weiter mit dem Frank und der 26, hallo. Hallo. Frank? Ja. Hallo Domian? Ja, ich höre dich. Grüß dich, ich höre dich aber nicht so gut. Ja, heute ist wirklich das Oberchaos hier. Ja, ist okay, aber es geht, kann ich verstehen. Mein Thema ist vorzeitiger Samenerguss. Ja. Ja, also ich komme ständig zu früh und das nervt mich bei meiner Freundin. Ja. Ich bin also mit ihr 5 Jahre schon zusammen. Seit 5 Jahren passiert das? Ja, und ja, genau, das ist das Schlimme daran. Und ich meine, sie ist total verständnisvoll, sie hat dafür total Verständnis, aber mich nervt es natürlich, weil ich halt ein bisschen länger mit ihr vögeln möchte. Ja. Weil ich, das ist wirklich bei mir extrem. Ich kann doch nicht mal 3 Minuten am Stück. Gibt es denn, wenn du bist mit... Ich bin ja 26 und das geht bei mir schon seit über 10, also ich dachte, mit der Zeit ergibt sich das durch Erfahrung, aber das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Ich bin jetzt seit 10 Jahren, mache ich jetzt aktiv rum, sage ich mal, aber jetzt seit 15 habe ich eine feste Freundin. Und das war vorher mit der anderen Frau auch nicht anders? Nicht anders, überhaupt nicht, genauso. Interessant oder ungewöhnlich ist schon, dass ihr nach, dass es nach 5 Jahren noch so ist. Ja, also wir haben uns halt total gern und für sie ist halt nicht ganz so wichtig, nur halt für mich schon und irgendwie, also sie hat mich halt total lieb und möchte mich nicht verlieren. Und ist das, wenn du onanierst, bist du dann auch so ein Schnellkommer? Nein. Dann bist du es nicht? Dann bin ich nicht. Das heißt, du kannst beim Onanieren das schon trainieren und lang hinauszögern. Ich trainiere das auch zum Teil wirklich. Also wenn ich da trainiere ich das und ich kann auch eine Stunde onanieren. Habe ich keine Probleme. Ja. Nur ich muss halt immer wieder aufhören. Ja. Und das geht mit der Freundin, geht es natürlich schlecht. Wie ist es denn, wenn du dann zu früh gekommen bist und ihr, nur ist es dann passiert, das ist dann halt so, und ihr euch dann ein bisschen Zeit lasst und du es nochmal versuchst? Ja, natürlich, haben wir das schon probiert, nur ist es nicht danach nicht mehr so schön, weil ich meine, mit der Zeit schränkt es auch an, klar. Ja. Ich meine, wir machen auch 2-3 Mal hintereinander, also die ganze Nacht halt. Ja. Nur halt, ich möchte, wenn es geht, nach einer Woche, nachdem ich keinen Sex mit ihr hatte, möchte ich mal ganz gerne eine Viertelstunde Ist ja irgendwo auch verständlich. Das geht nicht, das also, geht. Nein, aber ich meine, wenn die auf mir drauf liegt und reitet, das ist so toll, also da kann ich nicht anders da. Also das ist wirklich ein ungewöhnlicher Fall. Und ich bin da auch also recht ratlos, muss ich gestehen. Weil die 5 Jahre machen mich auch so stutzig. Und man 5 Jahre mit jemandem zusammen ist man ja nur unter Umständen. Ja, ich denke mal, seit 10 Jahren mache ich das ja halt schon. Ich meine, ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung. Ja, gell, aber ist irgendwie, wenn ich halt bei so Pornofilmen sehe, ja, wenn ich ja sehe, wie die dann eine Viertelstunde lang oder 20 Minuten, okay, da ist auch ein bisschen was mit Schnitt wieder gearbeitet. Ja, da ist natürlich alles ein bisschen Schmuh dabei. Ja, ja. Natürlich, aber ich meine, es sollte doch schon möglich sein, wenigstens fünf Minuten lang so richtig zu vögeln. Denke ich auch, eigentlich und bei mir, also es ist zum Teil so, wenn ich also eine Woche lang nicht mit dir gevögelt habe, dann ist es noch nicht mal 10 Sekunden. Noch nicht mal 10 Sekunden. Ja. Das ist doch hart, oder? Ja, das ist wirklich hart. Normalerweise ist auch eine ganz gute Methode, das durch so Onanie-Training ein bisschen hinzukriegen. Aber wenn du das auch schon alles ausprobiert hast, bin ich ratlos. Habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich kann dir da nur... Wie bitte? Total sensibel bin ich. Was? Ich bin total sensibel. Ja, da kann ich dir letztendlich auch nur nochmal unsere Psychologin anbieten. Nee, möchte ich nicht. Möchte nicht. Ich glaube auch nicht, dass man da so jetzt ad hoc eine Lösung findet. Wo ich ihr kann schon mir da auch nicht helfen. Da kann mir nur meine Freundin helfen oder halt immer wieder nur Verständnis dafür haben. Ja, nun gut. Aber wenn ihr 5 Jahre schon trainiert daran, scheint ihr da ja an eure Grenzen gestoßen zu sein, vermute ich mal. Mhm. Und irgendeinen Grund hat es. Wenn es wirklich nur bezogen ist mal darauf, wenn du mit einer Frau zusammen bist. Ich sag, irgendeinen Grund wird es haben. Ja. Ja. Tut mir leid, Frank. Ich habe keine Idee, keinen Ratschlag. Das kommt auch nicht so häufig vor, oder? Ja, wenn es denn so ist, ist es halt so. Aha. Seht mal irgendwie zu. Ich weiß es nicht. Alles okay. Gute. Ja, dir auch. Ciao. Harald, 32, ist am Telefon. Hallo? Hallo? Ja, Harald. Grüß dich. Ja, guten Tag. Dein Thema. Ich habe hier was zu sagen über die Area 51, wo sich gestern einen Scherz erlaubt hat. Ja. Und zwar die Area 51, die gibt's wirklich. Und zwar ist sie in Amerika am Groom Lake. Also wir reden jetzt über einen Flugkörper der Vereinigten Staaten von Amerika. Nein, nicht direkt über einen Flugkörper. Nein, nicht über einen Bezirk, ne? Einen militärischen Sperrbezirk in der Nähe von Las Vegas. Ne? So ist das. Das ist ein militärischer Sperrbezirk. Ich weiß nicht, ob es in der Nähe von Las Vegas ist. Mir ist es eigentlich bekannt am Groom Lake. Okay, ja. Und diese Sperrzone um die Area 51, die ist wirklich vergrößert worden, so wie es gestern der Anrufer gesagt hat. Und dort werden auch Flugkörper getestet, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sein wollen. Ja. Und ich finde, das ist ein bisschen ein übler Scherz eigentlich, dass den der Anrufer sich dort gemacht hat, weil es dort wirklich um relativ ernste Sachen geht, ja. Und die Regierung vertuschen will. Und dort werden also wirklich Antriebssysteme getestet, die praktisch nicht von dieser Erde stammen. Hä, was? Woher weiß er das? Sprich du? Also es gibt verschiedene Literatur drüber. Ja, woher weiß die Literatur das? Also das früher als die Area 51 noch nicht so ein großes Sperrgebiet hatte, da konnte man teilweise noch was sehen. Und zwar nicht direkt die Area 51, dieses Gebäude, sondern man hat teilweise dort Zugobjekte gesehen. Moment, also im Klartext heißt das, du meinst oder du sagst, dass auf diesem militärischen Gelände der USA, in dieser Wüste, in der Nähe von Las Vegas oder nicht in der Nähe von Las Vegas, Flugkörper getestet werden, die nicht von der Erde sind, also von Außerirdischen. Richtig. Und ich habe hier sogar noch eine Quelle, eine sehr gute Quelle eigentlich, in der sich auch ein Wissenschaftler zum Wort meldet, der dort gearbeitet hat. Und zwar nicht direkt in der Area 51, sondern da gibt es noch eine Region, die 15 Meilen südlich von der Region ist. Mhm. Die nennt sich S4. Mhm. Und dieser Wissenschaftler, der soll Einblick gehabt haben in die Technologie von diesen Flugkörpern und auch in alle Unterlagen, die die Regierung über UFOs und die Antriebssysteme hat. Aha, und was steckt dann insgesamt dahinter? Ist das auch aufgedeckt worden? Also das ist der Wissenschaftler, der geht sogar so weit, dass er offenlegt, wie diese Antriebssysteme funktionieren, in Funktionsschema sozusagen. Wie soll das denn sein? Sind dann irgendwelche Außerirdischen in diesen Sperrbezirk gekommen, haben da ihre tollen Maschinen abgeladen und die Amerikaner experimentieren jetzt damit, oder wie? Ja, das sind zum Teil praktisch abgestürzte UFOs, die geborgen wurden. Ja. Und die teilweise noch funktionsfähig sind und die teilweise auch nicht mehr funktionsfähig sind. Ist nur komisch, dass diese UFOs immer in irgendwelchen fernen Wüsten abstürzen, ne? Ich habe noch nie ein abgestürztes UFO gesehen. Ja gut, das wird auch alles getan, um das zu vertuschen. Ja. Ich habe auch Informationen gelesen, wonach in Deutschland, ich weiß nicht, wie viele tausend UFO-Sichtungen es gegeben hat und wie viele UFOs abgestürzt sind. Ich glaube aber, Harald, bei dieser unglaublich hochaktiven Weltpresse, die wir haben, wäre es sicher dem einen oder anderen Journalisten mit Sicherheit gelungen, beweisbar solche Dinge auch zu belegen. Und das ist bisher eben noch nicht passiert. Es spielt sich immer im Bereich des Spekulativen ab. Ich glaube das nicht, zum Beispiel. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass die Amerikaner da sicher mit sehr kuriosen Dingen experimentieren und dass die da auch Flugsysteme vielleicht testen, die noch sehr futuristisch anmuten. Aber ich glaube nicht, dass das mit irgendwas mit außerirdischen Lebewesen zu tun hat. Also gut, dazu möchte ich Folgendes sagen. Und zwar, die Regierung, egal ob das die USA ist oder andere Regierungen, die Regierungen, die tun alles dafür, dass das nicht an die Öffentlichkeit gelangen kann. Mhm. Und zwar werden die Leute, die wirklich Beweise haben, bedroht. Mhm. Das wurde in Amerika zum Beispiel bei dem Roswell-Zwischenfall, beim sogenannten, ist ein Sender gewesen, der darüber berichtet hat, ein Fernsehsender. Mhm. Und man hat dem massive Drohungen gemacht, worauf dann hätten zumachen müssen. Ja, kenne ich auch all diese Darstellungen. Aber auch diesen Darstellungen stehe ich sehr skeptisch gegenüber. Und dann tut die Regierung wirklich alles, um Leute, die Beweise in der Hand zu haben, lächerlich zu machen. Mhm. Und um das Thema selber lächerlich zu machen. Ich glaube, nach wie vor ist dieses eine Glaubensangelegenheit. Du auf jeden Fall glaubst es. Ne? Also es spricht sehr viel dafür eigentlich. Ja. Dazu gibt es noch was, und zwar die NASA, die hat über eine Mars-Sonde Fotos von der Mars-Oberfläche gemacht. Mhm. Und auf dieser Mars-Oberfläche sind unter anderem Pyramiden und Gesichter zu sehen. Ja, aber diese Geschichte ist alles längst entschlüsselt und auch erklärt. Ich denke, wir vertiefen das jetzt nicht weiter. Du hast eine ganz andere Meinung, als ich das habe, und du denkst, das ist mehr im Bereich der Seriosität. Kann ich dann noch ganz kurz was loswerden? Und zwar, es gibt ein Buch, was überall kostenlos zugänglich ist. Nee, jetzt machen wir keine Werbung mehr. Reklame? Nee, jetzt machen wir keine Reklame mehr. Lieber Harald, in diesem Sinne, mach's gut. Tschüss. Ciao. Nadine ist dran und die ist 22. Hallo. Ja, hi. Hi. Dein Thema? Ja, mein Thema. Analverkehr. Analverkehr. Mit meinem Freund. Ja, ja, und weniger. Schönes Thema. Warum sollten wir auch nicht jetzt über Analverkehr sprechen? Erzähl, was treibt dich dazu, dieses zu thematisieren? Ja, also ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll, so. Weil, also ich bin jetzt anderthalb Jahre mit meinem Freund zusammen. Ja. Und, also wir haben schon eine Menge ausprobiert, so im Bett. Und also eigentlich so alles, wonach uns beiden so der Sinn stand. Aha. Und ich habe jetzt mit einer Freundin, oder was heißt Freundin, ja, einen Analverkehr halt mal ausprobiert, so. Mit einer Freundin? Mhm. Wie habt ihr das gemacht? Naja, mit Vibratoren und so halt. Einfach so aus experimentellen Gründen, oder gibt es eine lesbische Verbindung zwischen euch? Eigentlich weniger, das überkam uns irgendwie so. Wir waren zusammen auf einer Party und dann hat sich das so entwickelt irgendwie. Aber wir wollten das beide nicht und also haben das beide auch seitdem nicht mehr zusammen irgendwie so ausprobiert. Aber es ist halt irgendwie so in Erinnerung geblieben und also ich mach mir das, was heißt regelmäßig, ja, also ich probiere das halt schon mal selbstständig aus, irgendwie so, aber es wäre halt schöner, wenn ich das mit meinem Partner so zusammen ausprobieren könnte. Was spricht dagegen, dass du das mit dem Partner machst? Er will das nicht. Also er ist total dagegen. Wir haben schon total viel ausprobiert und also ich habe das auch mit allen möglichen Tricks versucht, so hintenrum und vorher ganz romantisch oder vorher ganz unromantisch und also alle möglichen Varianten und irgendwie er sträubt findet sich partout dagegen. Das ist ungewöhnlich, weil viele Männer das natürlich letztendlich gerne wollen, aber manchmal Angst haben, an die Frauen ranzutreten und diesen Wunsch zu äußern. Mhm. Wie begründet er das? Naja, er findet es unnatürlich und er findet es triebhaftig und also weiß ich auch, also eigentlich sind wir sonst so einer Wellenlänge, ja, bei diesem ja. Thema, da kracht es halt immer wieder und das finde ich schon, weiß ich auch nicht, das ist irgendwie so ein Knack in unserer Beziehung. Ja, habt ihr denn mal versucht oder hast du versucht, ihn vielleicht heranzuführen, indem ihr solche Dildo-Spiele zum Beispiel auch zusammen macht? Das ist nicht so. Aber er mag das auch nicht mit dem Dildo. Mhm. Er findet das überhaupt, also Arsch ist für ihn total tabu. Ja. Ich meine, das ist natürlich so eine Sache. Wenn man, wenn der Partner partout irgendeine Sache nicht will, dann kann man niemanden auch dazu bewegen oder überzeugen. Wenn es wirklich so ist, dann muss man sich arrangieren und sagen, okay, der andere mag das halt nicht, dann lasse ich das sein. Die Frage ist natürlich, wie weit du schon geredet hast und wie weit ihr schon miteinander da diskutiert habt, ob es da nicht vielleicht doch irgendeine Möglichkeit gibt, ihn da so ein bisschen aufzubrechen. Aber es klingt schon so, als hättest du da schon einiges versucht, ne? Ja, habe ich auch. Mhm. Und irgendwie, also das war also auch auf seine Sexwünsche und so, bin ich eigentlich immer so eingegangen und hab mir dann gedacht, so, man kann das ja mal ausprobieren und vielleicht ist das ganz witzig und so. Ja. Und bisher hat mir das auch alles ziemlich, ja, vielen Spaß gemacht. Ja. So. Also irgendwie war es doch immer ganz witzig und deswegen kann ich das auch vielleicht nicht verstehen, weil wir sind uns in allen anderen Punkten einstimmig. Ja, so, wir ist das jetzt vielleicht genau der Punkt, wo er eben nicht übereinstimmt, wenn er das nicht mag. Wenn ihn das nicht geil macht, kann man da 10.000 Mal sagen, das ist eine interessante Sache oder so. Es wird da nicht funktionieren. Wie lange bist du ihn da schon am Bearbeiten? Also ich, ja, vielleicht 3-4 Wochen. Ja, das ist ja noch relativ kurz. Da würde ich noch nicht aufgeben und es nochmal immer wieder vielleicht ein bisschen nett auch versuchen. Wenn es denn nun nicht klappt, dann gibt es ja noch auch viele andere schöne Sachen, die man im Sex, mit Sex und im Bett machen kann. Und da musst du halt darauf verzichten, was deinen Freund angeht. Also meinst du, ich sollte da vielleicht mal zurückstecken? Ja, obwohl ich nach 4 Wochen... Ja, genau. Aber ich würde schon nach 4 Wochen das vielleicht ab und zu nochmal thematisieren, diese ganze Sache, das schon. Also du meinst, ich sollte ihm vielleicht erstmal ein bisschen Luft lassen und ihn dann nochmal ansprechen. Bedränge nicht zu sehr, versuche es vorsichtig. Und wenn du irgendwann wirklich ganz, ganz klar merkst, es geht nicht, dann geht's halt nicht. Nadine, ehe mir gleich die Ohren vor Piepsen wegfliegen, trennen wir uns mal. Moment eben, warte mal. Also eigentlich wollte ich dir, weswegen ich überhaupt anrufe, wollte ich dir eigentlich nur sagen, dass ich deine Sendung total kacke finde sonst. So. Also echt. Ich finde, das ist so eine Rumgeschnulze und Gesülzerei und das ist voll der Kack, echt. Ja, schön von dir zu hören. Nadine, mach's gut. Bye, bye. Jetzt ist die Astrid dran und die ist 27. Hallo. Ja, hallo, Domian. Hallo, Astrid. Schön, mit dir mal zu reden. Ja, das ist jetzt das andere Kompliment. Ja. Astrid, dein Thema. Ja, mein Thema Arbeitslosigkeit. Ja. Bin leider selber Ende des Monats von betroffen. Und ich muss sagen, in der Firma sehr gerne gearbeitet. Ja. Nette Kollegen, super Chef. Und naja, bin auch natürlich ziemlich traurig darüber, dass ich jetzt da gehen muss. Wie kommt das jetzt? Ja, ich sag mal, Weihnachtsgeschäft war schlecht. Bin Floristin, sag ich mal so. Ja. Ja, wie die wirtschaftliche Lage halt so ist. Mhm. Ja, und dann am Samstag ging ganz normal arbeiten. Auf einmal sagt mein Chef zu mir, Astrid, ich muss mal mit dir reden. Also wir duzen uns auch teilweise, mal sie, mal du, ne? Ja, und sagt zu mir, ja, leider muss ich dich kündigen. Ich habe damit total nicht gerechnet. Ja, ne? Naja, und dann muss ich dazu sagen, meine Eltern habe ich noch nichts gesagt. Jetzt war auch am Abend so eine Veranstaltung. Ja. Da habe ich meiner Mutter so eine Karte geschenkt für so eine Musical-Veranstaltung. Mhm. Ja, und da wollte ich ja natürlich nichts sagen, ist klar, weil ich wollte ja auch den Abend nicht versauen. Und ich hoffe ja, ich denke mal, die schlafen jetzt, die hören das auch nicht. Mhm. Ja, morgen habe ich ein Vorstellungsgespräch. Hast du schon? Ja. Ja. Wieder in als Floristin? Ja. Ja. Dann ging es ja relativ flott. Ja, ja, ich meine, muss ja jetzt nichts draus werden. Muss nichts draus werden, ist klar, ja. Ich meine, in der Zeitung stehen ja genug davon. Und ich sag mal, länger als 2 Monate war ich bisher auch noch nie arbeitslos. Ja. Ne? Nur, ja, ich muss sagen, ja, ich sag mal, Gott sei Dank. Ne? Mhm. Die Zahlen sind so dramatisch hoch im Moment. Kann man wohl sagen. Da kann man welchen 3 Kreuze machen, wenn man nicht dazugehört, ne? Wenn man das Glück hat. Genau. Dann müssen wir dir alle ganz, ganz doll die Daumen drücken für das Gespräch. Morgen ist es erst. Um wie viel Uhr? Ja, nee, ich hab mit der gesprochen und die Chefin war selber nicht da. Mhm. Da war nur eine Angestellte, die sagt, die arbeitet schon 20 Jahre da. Und ja, das ist ein Gründeberg irgendwo. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe ja, dass was da draus wird. Na, also ich. Hoffen wir alle für dich mit. Ja. Viel Glück, Astrid. Ja, danke. Bye, bye. Tschüss. Ja, tschüss. Wolfgang, 53. Hallo, Wolfgang. Ja, grüß dich, Domian, da ist der Wolfgang. Ich grüß dich auch. Also ich rufe das erste Mal an und komme durch, das ist ja super. Das ist ja wie im Lotto. Ja, ja, das kann man wohl sagen. Domian, das ist ganz interessant, dass kurz vorher die Diana, glaube ich, hieß sie, gesprochen hat. Nadine. Oder Nadine, ja. Ihrem Freund Analverkehr, der das nicht will. Ja. Also eigentlich rufe ich an wegen deinem T-Shirt. Wegen meinem T-Shirt? Wegen deinem T-Shirt. Es ist keine Schleichwerbung, ne? Nee, Boys Ass. Es ist ein Spaß-T-Shirt. Ja, ja, ich finde das auch sehr witzig, weil diese Assoziation zu Toys Ass und du hast drauf Boys Ass. Kenne ich überhaupt nicht. Toys Ass? Das habe ich nie gehört. Also. Toys Ass, nur diese Spielzeugfirma, ja, aber die sind doch sogar an der Börse. Ist ja, ja wurscht. Nee, aber das Problem eigentlich, also ich meine, es ist ja allgemein bekannt, dass du bekennender Schwuler bist. Das ist auch nichts gegen einzuwenden. Ich mag Männer auch sehr gerne, ja. Ja, das ist auch nichts gegen einzuwenden. Was mich interessieren würde, warum tragen die Schwulen ihr sexuelles Bekenntnis wie so eine Fahne vor sich her? Weiß ich auch nicht. Weil die Diana oder die Nadine, nein, im Ernst, hat bestimmt kein T-Shirt, wo drauf steht, ich liebe Analverkehr. Das weiß ich nicht. So wie die drauf war, könnte ich mir das auch vorstellen bei der. Ja, ich meine, ich liebe zum Beispiel große Brüste. Ja. Und habe es wunderbar gerne bei einer Frau, wenn ich mir da zusammen bin, auch mal mein irrigiertes Lied bei ihr zwischen die Busen zu schieben und da zu vergnügen. Aber ich würde mir das doch nicht aufs T-Shirt drücken, weil ich der Meinung bin, wen geht das was an? Ich will dir sagen, ich habe da, ich kann gut verstehen, was du meinst. Ja, mich würde es interessieren. Ja, ich will dir was zu sagen. Ja? Ich kann auch nicht ab auf die Berufsschwulen und Berufsfeministinnen und Berufslesben, die also nichts anderes zu tun haben, als den ganzen Tag durch die Welt zu rennen und sagen, ich bin schwul und im Übrigen das und das. Mag ich auch nicht so gerne. Ja, aber ich meine, darauf spiel doch irgendwo dein ach ja, das dein ist, T-Shirt. Ja, ach, das ist ein Spaß. Also, ja, ich sag ja auch, als Gag ist das gelungen. Es ist ein Gag, nur pass auf. Andererseits, es ist nicht meine Welt und mein Bier. Andererseits ist natürlich diesen Leuten zu verdanken, dass sowohl was im feministischen Bereich abgelaufen ist in den letzten Jahren, aber auch im schwul-lesbischen Bereich, das sind die Kämpfer, das sind die Vorkämpfer. Diese Leute bringen Dinge letztendlich an die Öffentlichkeit tragen auch dazu bei, dass es normal ist und dass man ein normales Verhältnis dazu bekommt. Ja, Jürgen, das ist schon richtig. Aber ich weiß nicht, warum muss ich jetzt, also ich liebe auch anal bei meiner Frau. Ja, aber du gehörst auch nicht zu einer Gesellschaftsgruppe, die jahrzehntelang kämpfen, dass das anerkannt wird, weil das geht doch keinem was an, was ich mit meiner Frau mache oder wo meine sexuellen Gelüste sind. Warum? Aber es geht, wenn jemand schwul oder lesbisch ist, geht es nicht nur um die sexuellen Gelüste. Es geht darum, dass diese Leute jahrzehntelang wirklich massiv gesellschaftlich diskriminiert werden, bis hin zu rechtlichen Ungerechtigkeiten. Ja. Da geht es nicht nur um die sexuelle Lust, mit einem Gleichgeschlechtlichen ins Bett zu steigen, sondern da hängt ein ganzer Komplex von Akzeptanzforderungen dahinter. Und insofern, also normalerweise, so weit wie ich das ich habe übrigens zwei schwule Freunde, die ich voll als Freunde akzeptiere. Mhm. Ihr sexuelles Verhalten akzeptiere ich nicht, weil es nicht in meine Richtung geht, aber das ist ja nicht mein Problem. Ja. Aber ich würde es zum Beispiel entsetzlich finden, wenn ich eine Party veranstalte und da kommt einer rein und sagt, grüß Gott, ich bin der Heinrich, ich bin schwul. Ja, würde mich auch erstmal nerven. Weil das geht doch keinem was an. Ja, das kann ja nur sein. Aber ich gehe auch nicht auf eine Party und sag, grüß Gott, ich habe gerne mit meiner Frau Analverkehr. Mhm. Aber Wolfgang, denke mal, du bist 53 Jahre alt. Du kannst dich daran wahrscheinlich noch gut erinnern. Es gab Zeiten, und die sind noch gar nicht so lange her, da kamen Schwule wegen Schwulsein unter Umständen ins Gefängnis. Ja. Diese Zeit sind Gott sei Dank vorbei. Aber die rechtliche Gleichstellung zum Beispiel von homosexuellen und homosexuellen Paaren gegenüber Heterosexuellen, die ist noch lange nicht vollzogen. Und das sind Sachen, wofür das schon okay ist, wenn die Leute da kämpfen. Wobei ich dir wirklich auch recht gebe, subjektiv ist das auch nicht mein Ding und meine Welt. Ich kann mich da auch nicht so mit identifizieren. Um den Bogen nochmal zu kriegen zu dem T-Shirt, das ist wirklich also ein Gag. Ich habe das heute gesehen in so einem Laden. Ich denke, komm, kauf's ein, das sieht lustig aus für die Sendung. Jürgen, ich würde was sagen. Ich habe von einem schwulen Freund, der ein guter Freund ist, der ist aus Mallorca oder woher gekommen, hat mir ein T-Shirt mitgebracht, wo ein irrigiertes Glied drauf und wurde so ein Präservativ kam von oben, was übergestülpt werden sollte. Und der hat so eine Sprechblase und guckt so verstört nach oben und sagt, but it's not raining. Ja, sehr schön. Fand ich sehr witzig. Wolfgang, die Sendung ist zu Ende. Aber ich zieh's nicht an. Du ziehst nicht an. Was an. Okay, danke für deinen Anruf. Okay, tschüss, Wolfgang. War nett bei dir zu sein. Ja, tschüss, ciao. Ade. So ihr Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik Hans-Jürgen Wilde, Markus Liebetanz und morgen, beziehungsweise heute ist Weiberfastnacht und da tickt ganz Köln aus und somit auch das Talkradio-Team. Morgen Nacht gibt es kein Talkradio, aber ich empfehle euch den Fernsehzuschauern ganz warm und ganz heiß und innig die schwul-lesbische Karnevalssitzung mit Präsidentin Hella von Sinnen und die Sendung, die Show, die Karnevalssitzung beginnt um 0 Uhr hier im WDR Fernsehen. Wir sehen und hören uns hoffentlich wieder am Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag, 1 Uhr, WDR Fernsehen und Radio 1 Live. Bis dahin, bye bye, ciao.